Kundgabe 4027. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.04.1947. Sicheres Zeichen des Endes, kleine Schar, der Streiter für Gott. Dass die Zeit nun erfüllet ist, geht daraus hervor, dass meine Streiter nur vereinzelt zu finden sind. Menschen, die so in ihrer Liebe zu mir, in der Liebe zur Wahrheit und zum Guten aufgehen, dass sie keine feste Bindung zur Welt mehr haben, sondern in ständiger Verbindung bleiben mit mir, gedanklich oder durch Wirken in Liebe. Menschen, die sich einsetzen für ihren Glauben und die das Bedürfnis haben, die Seelen der Mitmenschen zu gewinnen für mein Reich und für meine Lehre. Die darum kämpfen mit dem Schwert ihres Mundes, die ständig erfüllt sind mit meinem Geist und in denen ich also selbst wirken kann. Diese werden nicht viel anzutreffen sein, und wo sie weilen, werden sie unbeachtet ihres Weges gehen oder angefeindet werden. Und es ist dies ein sicheres Zeichen des Endes, dass die meinen nur eine kleine Herde bilden, denen ich aber ein guter Hirt bin, der seine Schäflein zusammenhält, der sie hütet, dass keines sich verlaufe oder verloren gehe. Von den meinen lasse ich keinen mehr aus. Sie werden sich finden und eine kleine Gemeinde bilden unter sich. Und sie werden darin ihre höchste Befriedigung sehen, dass ich sie in meinen Dienst genommen habe, dass ich sie mit einer Mission betreue, mir stützend zu sein in der letzten Zeit vor dem Ende. Die gut und wahr sind, das sind meine Streiter. Denn der gute Wille und das Verlangen nach absoluter Wahrheit kennzeichnet meine Streiter, die auch den letzten Kampf bestehen werden, weil ich nimmermehr die verlasse, die mich nicht verlassen, sondern in mir den liebevollen Vater sehen, der seine Kinder nicht zu Schaden kommen lässt, auch wenn sie in irdische Nöte kommen als Folge ihrer Standhaftigkeit. Die mich als ihren Vater von Ewigkeit betrachten, werden auch väterlich betreut werden, so diese Zeit erfüllet ist. Sie werden als meine rechten Kinder im Paradiese weilen. Sie werden die selige, friedvolle Zeit auf der neuen Erde erleben, die den letzten Kampf auf der alten Erde ablösen wird, wie es vorgesehen ist von Ewigkeit. Ich werde die meinen sammeln am jüngsten Tage, die wenigen Menschen, die mir treu bleiben, in der Kampfzeit zuvor, die mich erkannt haben und darum mich nimmermehr aufgeben können. Und ich werde sie zu mir holen, wie ich es verkündet habe. Und also könnet ihr Menschen mit Bestimmtheit das nahe Ende erwarten, so ihr um euch schauet und nur wenige findet, die mich so tief im Herzen tragen, dass sie ständig von mir, von geistigen Dingen reden, wofür die Mitmenschen wenig Verständnis haben. Dort aber weile ich selbst, wo meiner Erwähnung getan wird in Gesprächen, und ich werbe um die Seelen derer, die mir fernstehen, auf dass ich die Zahl der meinen noch um ein weniges erhöhe, bevor die Zeit erfüllet ist, die das letzte Ende bringen wird, den Untergang der alten Erde und zuletzt das Gericht, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.